Diskussion. Auf Online-Sprachlernportalen lernt es sich schneller und effektiver als im Schulunterricht. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Preisaufwand des Unterrichts auf Sprachlernportalen. Technische Grundvoraussetzungen. Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten. Rolle der Sprachlehrer. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von Online-Sprachlernportalen bin ich gut informiert. Es ist nicht schwer, die vielen Vorteile solcher Angebote aufzuzeigen. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese in Zukunft eine entscheidende Rolle beim Lernen einer neuen Sprache spielen werden. Daher bin ich mit der These oben absolut einverstanden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Lernportale endlich gedruckte Lehrbücher ablösen. Vor allem sind sie billiger als konventionelle Bücher und CDs. Sie beinhalten eine Vielzahl unterschiedlicher Übungen, für die sonst mehrere Bücher und CDs nötig wären. Die Arbeit auf Lernportalen bringt auch mehr Spaß in den Lernprozess. Vielen macht es aber keinen Spaß, allein zu lernen. In der Gruppe lernt es sich viel leichter. Und Motivationsquelle Nummer 1 ist und bleibt der Sprachlehrer selbst. Da bin ich anderer Meinung. Lernportale ermöglichen flexibles Lernen und eignen sich gleichermaßen sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Lernende können ihren Lernprozess stets prüfen, dazu ist kein Lehrer nötig. Lernportale haben sich trotz all dieser Vorteile im Alltag noch nicht durchgesetzt. Ohne einen Computer wird das Lernen doch recht schwierig. Das müssen auch Sie einsehen. Ich weiß, ein wichtiger Aspekt bei diesem Thema ist die Tatsache, dass in vielen Schulen die Voraussetzungen dafür fehlen. Probleme, die sich aus den fehlenden technologischen Grundvoraussetzungen in den ungarischen Schulen ergeben, lassen sich aber dank moderner Smartphones mehr und mehr aus dem Weg schaffen. Sprachprogramme sind meist auch in mobiler Form verfügbar und eignen sich daher optimal zum Lernen zwischendurch. Auch für Nicht-Sprachgenies sind sie ideal, die sonst nicht zum Selbstlernen fähig wären. Sie bekommen ja das ständige Feedback, das sie brauchen. Heißt es, Sie würden zugunsten der Sprachlernportale ab sofort auf den Sprachunterricht verzichten? Schwere Frage. Ihn völlig verbannen würde ich wahrscheinlich nicht. Ich mag meine Gruppe und lerne mit Vergnügen mit ihnen zusammen. Aber vielleicht die Sprachstunde ergänzend wäre, ist eine gute Idee, sich mal auf den Lernportalen umzuschauen, wenn Sie verstehen, was ich damit meine.